Ihr hört Framatz Musikalisches Fundbüro Extra, Freddy Quinn, eine deutsche Popgeschichte von Frank Matthias. So viel Träume, so viel Träume. Ein Fischer zog mit seinem Boot aufs weite Meer hinaus. Die See war rau, die Nacht war kalt, er sehnte sich nach Haus. Doch als er heimkam von der Fahrt, schien ihm die Welt so leer. Denn die er suchte überall, fand er nicht mehr. Ob es reiner Zufall oder besondere Gründe dafür gab, dass die vier erfolgreichsten Unterhaltungskünstler der noch jungen Bundesrepublik allesamt Österreicher waren, kann ich nicht sagen. Tatsache ist aber, dass Peter Alexander, Freddy Quinn, Udo Jürgens und sogar der in München geborene Peter Kraus eben diese Staatsangehörigkeit hatten und haben. Zwischen 1926 und 1939 geboren waren Quinn, Kraus und Alexander bereits seit Mitte der 50er Jahre Stars. Udo Jürgens, Jahrgang 1934 und nur 3 Jahre jünger als Freddy Quinn, gelang der Durchbruch zum Star erst 10 Jahre später, hielt aber bis zu dessen Tod mit 80 Jahren im Jahr 2014 an. Zu diesem Zeitpunkt hatten sowohl Freddy Quinn 2008 wie auch Peter Alexander 1995 schon ihre Karrieren beendet. Kein Wunder, dass Jürgens mit 105 Millionen verkauften Tonträgern der mit Abstand erfolgreichste Künstler der vier war. Was einige, vor allem jüngere Hörer, vielleicht verwundern könnte, ist die Tatsache, dass Freddy Quinn mit gut 60 Millionen verkauften Tonträgern gut 10 Millionen mehr als Peter Alexander aufweisen konnte und Freddy sogar immer noch mehr Verkaufserfolge als Maffay, Müller-Westerhagen und Lindenberg zusammen hatte. Über Freddy oder Freddy, wie er in seinen jungen Jahren in Wien in seinem Freundeskreis genannt wurde, kursieren unterschiedlichste Biografien mit höchst unterschiedlichen, oft sich widersprechenden Aussagen. Das liegt nicht nur an Freddy Quinn selbst. Dieser Name steht übrigens mittlerweile schon seit Jahrzehnten in seinen Personalpapieren, sondern auch daran, dass heimatliche Populärkultur im deutschsprachigen Raum von Seiten der sogenannten ernsthaften Journalisten ignoriert wurde und nun Quellen aus den 50er bis 70er Jahren, vornehmlich der Yellow Press, also das, was man einst als Regenbogenpresse bezeichnete, entstammen und als Informationsmaterial dienen müssen. Das waren zum einen von Plattenfirmen verfasste Pressetexte, die eher helfen sollten, das gewünschte Image des Künstlers zu transportieren und zu verstärken. Zum anderen der gefürchtete und recht aggressive Enthüllungs- und Sensationsjournalismus à la Bild-Zeitung und Co., der Stars zwar hochschreiben konnte, aber eben genauso das Gegenteil machen konnte. Wichtig war nicht die Wahrheit, sondern die Auflage. Für Manuela, die er liebte, baute er am Fluss ein Haus. Und auf einmal sah das Leben auch für ihn ganz anders aus. Doch der Fluss stieg übers Ufer, nahm ihm all sein Hab und Gut, seine unerfüllten Träume, die versanken in der Flut. Du musst alles vergessen, was du einst besessen, amigo. ist längst vorbei. Freddie Quinn wurde als Franz Eugen Helmut Niedl am 27. September 1931 unehelich geboren und wuchs in Wien, wo er als Jugendlicher ein Gymnasium besuchte, auf. Ende der 30er Jahre heiratete Freddys Mutter, von Beruf Journalistin, doch der Junge lehnte seinen neuen Adoptivvater ab und brachte das durch von zu Hause weglaufen, schlechte schulische Leistung und aufmüpfigen Verhalten in der Schule und dem Jungvolk zum Ausdruck. Obwohl Einzelgänger, war der junge Manfred bei seinen Mitschülern nicht unbedingt unbeliebt oder Außenseiter. Quinn meinte später, ich war kein Klickenmensch, gehörte immer zu den Kleinsten, aber auch zu den Kräftigsten. Als Teenager von 15, 16 Jahren entfloh Freddy mit einem Freund mal wieder der ungeliebten Schule und schloss sich einem Wanderzirkus an, um dort als Musiker, Akrobat und Bühnenarbeiter für mehr als ein halbes Jahr zu arbeiten, bis die Polizei den minderjährigen Manfred noch ein letztes Mal in die elterliche Obhut für wenige Wochen zurückholen konnte. Aber für den jungen Freddy gab es kein Halten mehr. Flucht nach Rom, wo er für amerikanische GIs Hillbilly Music spielte. Als Seemann in Palermo angeheuert, gelangte er nach Tunesien, von wo er per Anhalter nach Algerien trampte, um nach einem Kurzaufenthalt bei der Fremdenlegion in den frühen 50er Jahren schließlich in Hamburg auf St. Pauli, unter anderem auch in der Washington Bar zu landen, die tatsächlich und nicht nur in der Fantasie von Textdichtern existierte. Zigaretten, Whisky und Cheerio, im Leben geht es mal so und mal so. Zigaretten, Whisky sind nirgends da, doch am schönsten war es in der Washington Bar. Woher ich auch kam und wohin ich auch ging, ich fand überall einen Platz für einen Drink. Doch den Besten und Feinsten, das war mir mal klar, den gab's bei den Girls in der Washington Bar. Zigaretten, Whisky und Cheerio. In der Washington Bar auf St. Pauli spielt und singt Freddy mit seinem Jugendfreund Erhard Hassig, der mit ihm schon zusammen beim Wanderzirkus unterwegs war. Spezialität der beiden Sänger und Gitarristen: authentisch klingende Hillbilly und Country Music made in USA. Während Hassig bald wieder nach Wien zurückkehrt, verfeinert und erweitert Freddy sein Repertoire, was ihm als Sprachtalent leichter als anderen fällt. Freddy, der anfangs fast exklusiv in der Washington Bar für Trinkgeld und Verpflegung auftrat und das manchmal von vormittags um 11 bis abends um 2, bekommt durch den Hörfunkjournalisten und späteren Stahlnetzregisseur Jürgen Roland einen Plattenvertrag bei der Firma Polydor und eine damit verbundene Gesangsausbildung. Ab jetzt spielt er in gehobenen Clubs wie der Tarantella Bar, wo er den tschechischen Gitarristen und Bassgitarristen Ladi Geisler kennenlernt, der seit 1955 eine Festanstellung beim NDR Tanzorchester hat und mit Freddy im Trio in der Tarantella Bar regelmäßig auftritt. So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Bremen, so heißer Wüstensand. So schön, schön war die Zeit. Fern, so fern dem Heimatland. So schön, schön war die Zeit. Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz. Alles liegt so weit, so weit. So schön. Dort, wo die 1956 hat Freddy seinen ersten von insgesamt 26 Top-10-Hits, 6 davon auf Platz 1, so auch Heimweh, eigentlich eine Coverversion des Dean Martin-Songs Memories Are Made of This, und nur die B-Seite von Sie hieß Mary Ann, ebenfalls eine eingedeutschte Version eines US-Hits namens 16 Tons. Freddy ist nur als Ersatz für den bekannten Sänger René Carroll, Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein, eingesprungen. Statt des Orchesters hat man die Studioband auf ein Bläser, Gitarren, Bass, Schlagzeug und Chor reduziert. Schließlich ist der Sänger völlig unbekannt und erhält nur eine Pauschale von 250 D-Mark pro Titel, ist am Verkaufserfolg nicht beteiligt. Die Legende besagt, dass der Bayerische Rundfunk vermehrt die B-Seite Heimweh spielte, weil sie den Hörern besser gefiel, worauf ein Moderator des Senders die Platte auf Sendung vor dem Mikrofon provokant zerbrach und sie als Schnulze und Schund bezeichnete. Angeblich erzeugte dieser Vorfall so viel Interesse an Heimweh, dass das Publikum nun erst richtig auf die Platte aufmerksam wurde und sie kaufte. Letztendlich verdiente Polydor 3 Millionen D-Mark. Nur mit dieser Platte, wie erwähnt, erhielt der Interpret gerade mal 500 davon. Die nächsten 10 Jahre bis 1966 reihten sich Erfolg an Erfolg, Filme, TV-Auftritte, Bravo, Starschnitt etc. Natürlich hatten sich die Konditionen in Bezug auf Gagen deutlich verbessert. Was und wie etwas von Freddy gesungen wurde, darauf hatte der Künstler allerdings nur gering oder sogar keinen Einfluss. Bei den Aufnahmesessions für Junge komm bald wieder zum Beispiel, als der Sänger einen leicht modernisierten Gesangsstil versuchte, wurde er sofort ermahnt, das zu unterlassen. Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong, hab ich Sehnsucht nach der Ferne. Aber dann in weiter Ferne hab ich Sehnsucht nach Zuhause. Ich sag zu Wind und Wolken, nehmt mich mit, ich tausche gerne all die vielen fremden Länder gegen eine Heimfahrt auf. Die Texte von Freddys Lieder sind einfach gehalten und müssen nicht erst interpretiert werden, handeln von Fernweh und dem damit verbundenen Heimweh, von Träumen, Trauer und Freude, Sehnsucht und Erfüllung dieser. Melodie der Nacht, wenn die Dunkelheit erwacht, zieh ich durch die große Stadt. Einsam halt mein Schritt, es geht niemand mit mir mit durch die menschenleeren Straßen. Irgendwann gibt's ein Wiedersehen. Irgendwo auf der großen Welt, du weißt doch, irgendwann muss ein Schiff mal vor Anker gehen. Irgendwann gibt's ein Wiedersehen. Ich bin bald wieder hier, sprach er an Land zu ihr. Und dann ging er an Bord und blieb ein Jahr, ein Jahr, ein Jahr lang fort. Auch vor seiner nächsten Reise war er treu in gleicher Weise, denn er hatte keine andere Braut. Gretchen ließ die Hochzeit richten, doch er ließ die Anker lichten und sie wurden wieder nicht getraut. Ich bin bald wieder hier. Spricht man über Freddys kommerzielle Erfolgsjahre 1956 bis 66, kommt man nicht an den Komponisten und Texter Lothar Olias vorbei, der nicht nur den Sänger mit Hitmaterial versorgte, sondern darüber hinaus für das Image des Künstlers verantwortlich war. Freddy, der einsame Junge von St. Pauli, seine Bereits 1956 geschlossene Ehe wurde verschwiegen, weil das laut Management nicht zum Bühnenimage passte. Wahrscheinlich kam das Freddie Quinn, der stets Privatleben als Privatsache ansah, sogar entgegen und erklärt sein doch recht angespanntes Verhältnis, von wenigen Ausnahmen abgesehen, zur Presse. Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden, wir? Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden, wir? Ihr lungert herum in Parks und in Gassen, wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir, wir, wir. Wer hat den Mut, für euch sich zu schämen? Wir. Wer lässt sich unsere Zukunft nicht nehmen? Wir. Wer sieht euch alte Kirchen beschmieren und muss vor euch jede Achtung verlieren? Wir, wir, wir. Nach der höchst umstrittenen Single-Veröffentlichung Wir von 1966, ebenfalls von Lothar Elias geschrieben, trennten sich die Wege der beiden und Quinn versuchte mit dem befreundeten Bandleader Bert Kempfert aus Hamburg eine internationale Karriere in den USA zu starten. Kempfert hatte schon diverse von Elias geschriebene Hits für Freddie arrangiert und hatte in den USA den Durchbruch erlangt, den man ihm in Deutschland nicht zugetraut hatte. Zu Elias und Wir ist zu sagen, dass dieser Titel als künstlerischer Tiefpunkt in Freddys Musikkatalog anzusehen ist. Über Lothar Elias kann man das nur bedingt sagen, da er bereits in den 30er Jahren sogar noch Schlimmeres verzapft hatte. NSDAP-Mitglied bereits seit 1932 war er unter anderem für den SA-Todesmarsch oder auch Amtswaltermarsch mit der Textzeile Gott segne unseren Führer und das Werk seiner Tat, dass er uns allzeit schütze vor Juda und Verrat. Blue Spanish eyes, teardrops are falling from your Spanish eyes. 1967-68 arrangierte Bert Kempfert seine Einkomposition Blue Spanish Eyes extra für Freddie Quinn und ließ sie in Nashville, Tennessee von Shelby Singleton produzieren. Shelby Singleton hatte sich 1966 selbstständig gemacht, nachdem er zuvor bei Mercury Records mit Country-Sängern wie Leroy Van Dyke, Walk On By oder Rhythm and Blues-Sängern wie Brooke Benton und Clyde McFetter zusammenarbeitete. Bert Kempfert und Quinn gingen mit einer Kleinstauflage an Platten auf Promotion-Tour durch die US-amerikanischen Radiostationen und erzeugten mit Blue Spanish Eyes positive Resonanz bei der amerikanischen Hörerschaft. Das blieb natürlich der heimischen Konkurrenz nicht verborgen, die daraufhin dem Duo Kempfert und Quinn mit einer regulären Plattenveröffentlichung zuvor kam. Blue Spanish Eyes, gesungen von Al Martino, wurde 1968 ein Millionenseller und Freddie kehrte wieder heim nach Hamburg. Das Feld vor Moskau kalt und weiß. Du fragtest nie, was ist der Preis? Konnte Freddie Quinn letztmalig eine Single in den Top 20 platzieren, Sankt Helena um Mitternacht. Seit 1964 trat Quinn als Zirkusartist unter anderem auf dem Hochseil ohne Netz auf, moderierte in den 70er und 80er Jahren TV-Sendungen mit Themenschwerpunkten Zirkus- und Country-Musik, trat in den 90er Jahren als Gast in mehreren TV-Serien auf und trat natürlich weiter bis zum Jahr 2008 als Sänger und Bühnenschauspieler in Erscheinung. Dass es sich nie mehr ändern kann. Dass es sich nie mehr ändern kann.